Adolf Hitler Platz steht eine junge Eiche. Sie strebt zur Sonne auf trotz Sturm und Not. Sie ist uns Vorbild, treu und wahr zu streiten, wie unser Vaterland bis in den Tod. Helle Klinge, deutscher Sang, unser ganzes Leben lang. Platz die junge deutsche Eiche, träumt von Vergangenheit und neuer Zeit. Sie träumt vom deutschen Wald und seinem Frieden, und voller Sehnsucht wird das Herz ihr weit. Heller klingen deutscher Sang, unser ganzes Leben lang. Platz die junge deutsche Eiche, sie werde frei und stark wie deutsches Land. Von deutscher Kraft und Einheit soll sie zeugen, denn Brüder reichen sich in Freude an.